Es rappelt im Karton. Tong, tong, tong, tong. Tong, tong, tong, tong, tong, tong. Tong, tong, tong, tong. Es rappelt im Karton. Dem Karton. Dem Karton. Es rappelt im Karton.